Umlaufbeschlüsse des Landesvorstands NRW der Piratenpartei Deutschland vom 16. bis 30. Oktober. Ticketnummer 123087, sonstiger Antrag. Stefan Borgräfe bittet um die Beauftragung für die Bio-Verifizierung im Ennepe-Ruhr-Kreis. Dieser Bitte wurde stattgegeben. Sonstiger Antrag, Ticketnummer 123090. Hier geht es um zwei Neumitglieder, die der Landesvorstand aufgenommen hat. Sonstiger Antrag, Ticketnummer 123141. Hier geht es nochmal um eine Bio-Verifizierung. Dieser Antrag ist vom Bauer Jupp und bezieht sich auf den Kreis Borken. Auch dieser Antrag wurde angenommen. Sonstiger Antrag 123286, Verlängerung des ALPT und TDPA. Dieser Antrag ist von Paki. Liebe Vorstandskollegen, da jetzt durch den Rücktritt von Jens der Samstag mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit komplett für Neuwahlen draufgehen wird, beantrage ich innerhalb des TDPA-Budgets die Anmietung der Halle auch für den 2. November. Auch dieser Umlaufbeschluss wurde angenommen. Ticketnummer 123383, ein Finanzantrag vom VKV Essen. Und zwar geht es um einen Mietvertrag der Fraktion Parteipiraten. Sehr geehrter Vorstand, wir stellen als VKV Essen den folgenden Antrag an den Landesvorstand zur Unterstützung eines einjährigen Mietvertrages zulasten des Budgets des VKV der Piraten Essen. Es geht um einen Mietvertrag für Räumlichkeiten, maximales Budget 1.300 Euro inklusive pauschalisierter Betriebskosten und diesem Antrag wurde stattgegeben. Ein sonstiger Antrag, Ticketnummer 123452, Stand Piratenshop auf dem ALPT. Dieser Antrag ist von Michel Marsching und es geht darum, dass er wieder einen Piratenshop-Stand auf dem ALPT in Kleve machen möchte. Auch diesem Wunsch wird stattgegeben. Ticketnummer 123640, ein Finanzantrag von der Claudia. Es geht um die Akkreditierung auf dem ALPT zur Beschaffung von Material wie Akkreditierungsbändchen, Stimmkarten und so weiter. Beantragte sie ein Budget über 500 Euro und diesem Antrag wurde stattgegeben.